Aus Anlass des 22. Todestages von Präsidentin Kim Il-sung fanden jüngst in Guinea und Nigeria Vorträge und Filmvorführungen statt. Bei Filmvorführungen wurden die TVÖK-Filme »Die Fahne der Partei der Arbeit Koreas« und »Die Wissenschaftlerstraße Mide« gezeigt. Auf den Veranstaltungen betonten die Redner, Präsident Kim Il-sung habe Korea in einen starken Staat mit souveräner Politik, selbstständiger Wirtschaft und Selbstverteidigungskraft verwandelt und ist sein ganzes Leben lang für die Freiheit und Befreiung des Volkes und den Sieg der sozialistischen Sache eingesetzt.